Das sind die aktuellen Themen. Vermehrte Einbrüche im Landkreis, Parkplatznutzung eingeschränkt und Siege für Drakenburg und Landesbergen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Bei der Errichtung des Ganzjahresbades Vesavi ist seinerzeit belastetes Grundwasser gefunden worden. Erste Untersuchungen hatten darauf hingedeutet, dass die Ursache hierfür nicht auf dem Grundstück des Bades, sondern weiter östlich liegen muss. Deshalb sei es erforderlich, weitere Untersuchungen auf dem Gelände des Theaterparkplatzes durchzuführen. Diese finden mittels Kleinbohrungen ab heute statt und sorgen für vorübergehende Einschränkungen bei der Parkplatznutzung. Das Projekt Dein Schulhof bietet 20.000 Euro Förderung zur Verbesserung eines Schulhofes. Dieses wird von der Stiftung Lebendige Stadt und der Deutschen Umwelthilfe initiiert. Was genau dahinter steckt, verrät Mike Beermann, hiesiger Bundestagsabgeordneter der CDU. Hinter dieser Aktion steckt erstmal, noch mehr Schüler und Lehrer zu motivieren, sich Gedanken über die Gestaltung ihres Schulhofs zu machen. Es ist ja zurzeit schon so, dass eben Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit auch oft in den Schulen verbringen, dadurch, dass es immer mehr Ganztagsschulangebote gibt etc. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch während der Pause, ich sag mal, einen angesprochenen oder auch angemessenen Ausgleich finden. Und das steckt eigentlich hinter dem Projekt. In diesem Jahr hat die Polizei schon mehr als 220 Einbrüche im Landkreis Nienburg registriert. Gerade in den letzten Wochen ist diese Zahl stark angestiegen. Neben Familienhäuser und Wohnungen sind auch Betriebe oft nicht sicher. Die Polizei Nienburg ermittelt zurzeit in diversen Fällen und will in den kommenden Wochen vermehrt auf Schutz und die Vermeidung solcher Taten setzen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Wochenende wurde in der Fußballbezirksliga der 14. Spieltag ausgetragen. Einen wichtigen Dreier sammelte dort der TuS Drakenburg. Auswärts beim Abstiegskonkurrenten Sullingen gab es einen 2:1 Erfolg. Ebenso wichtig war der 4:1 Sieg des Landesberger SVs. Gegen Twistringen konnte sich der LSV deutlich Luft nach unten verschaffen. Der SC Uchte rutscht hingegen in den Abstiegskampf immer weiter hinein. In Heiligenfelde verlor der SC mit 1:3. Im Spitzenspiel zwischen Steimke und Sudweye stand es nach 90 Minuten 1:1 unentschieden. Und im Kreisderby zwischen Maglur und Hoya gingen die Gäste mit 4:3 als Sieger hervor. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.